Die deutschen Kleinstädter. Ein Lustspiel von August von Kotzebue. Zurück und noch keine Zeile. Wenn ich heute wieder vergebens hoffe, so, ja was dann? So werd ich böse und heirate Sperlinge. Da ist dein Brief, Mamsellchen. Endlich, gib her. Ach, von meiner Cousine. Da sind doch die Zeitungen. Liebe Sabine. Es ist heute ein starker Posttag. 16 Briefe sind angekommen, alle nach Krähwinkel. Der Herr Postmeister wusste nicht, wo ihm der Kopf stand. Er wusste erst mal... Geh. Oh. Die Schleppen werden jetzt sehr lang getragen. Was kümmert's mich? Ne? Englische Strohhüte. Wer hat danach gefragt? Wie? Keine Silbe von ihm? Er versprach doch durch die Cousine. Bin ich schon vergessen. Er wollte doch selber kommen, mit Empfehlungsschreiben vom Minister. Nun kommt er nicht und schreibt auch nicht. Er weiß doch, dass ich den Sperling heiraten soll. Och, Karl, ach du nur ein Schönschwätzer. Dein Bild kann es so täuschen. Mit diesem Blicke schwur er mir, in wenig Wochen selbst zu kommen und meinen Vater zu gewinnen. Und Karl, eile, sonst bin ich für dich verloren. Sabinchen, die Kuchen sind schon aus dem Ofen. Das wird morgen ein Fest werden, ein gewaltiges Fest. Aber du stehst ja da wie ein kranker Kanarienvogel. Hörst du mich nicht? Was hast du denn da? Ach, nichts, liebe Großmutter. Ah ja, doch. Das war ja ein Ding wie ein Brillenfutteral. Gib nur her. Das ist ein Porträt. Ein Porträt? Ein Mannsbild? Gott, steh mir bei. Kind, ich will nicht hoffen. Was denn? Was? Ein fremdes Mannsbild in deiner Tasche? Wohl gar in deinem Herzen? Es ist ja nur ein Mann in Glas und Rahmen. Ei, lehre du mich die Männer kennen. Die fallen aus dem Rahmen, ehe man sich's versieht. Nun, da haben wir's. Ich bin immer dagegen gewesen, dich in die Residenz zu schicken. War ich doch zu meiner Zeit auch eine wohlerzogene Jungfrau. Aber von der Residenz habe ich nichts weiter gewusst, als dass seine Majestät, der König, dort wohne. Nun haben wir die Bescherung. Bilderchen hat sie mitgebracht, Mannsbilderchen. Wer ist der Mensch? Heraus mit der Sprache. Oh, liebe Großmutter, Sie ereifern sich ohne Not. Nun, wer ist's? Es ist das Bild unseres Königs. Unseres Königs? Ja, die Cousine schickt es mir, weil sie weiß, dass wir ihn alle lieben. Ach, ja so. Ja, das ist ein anderes. Sieh doch, ist das unser König? Höre, Sabinchen, das Bild musst du mir schenken. Ich will es an eine Zitternadel befestigen und auf meine Haube stecken. Oh weh. An deinem Ehrentage leihe es dir. Oder auch schon morgen, am Verlobungstage. Nein, lieber will ich es nie tragen. Nur keine Verlobung. So recht, Sabinchen. Ziere dich, wein ein Tränchen, verstecke dich. Das ist feinsittsam. Ich habe es auch so gemacht. Aber bei mir, liebe Großmutter, ist es keine Ziererei. Ich kann den Herrn Sperling nicht ausstehen. Ei, du mein Gott. Was kannst du denn gegen ihn einwenden? Hat er nicht einen feinen Titel? Ist er nicht Bau-, Berg- und Weginspektor-Substitut? Sein Großvater hat sogar mit im Rate gesessen. Ach, immerhin. Du kommst da gleich in eine große Verwandtschaft. Desto schlimmer. Eine Menge Vettern und Mumen. Der eine hilft hier, der andere dort. Oh ja, alle Wochen ein Familienschmaus. Auch gut. Dabei wirst du nicht zurückbleiben. Herrliche Wäsche bekommst du mit. Gedecke zu 18 Personen. Herr Sperling hat hübsches Silberzeug. Er ist auch sonst nicht arm. Ein Krautland vor dem Tore und ein Erbbegräbnis in der Kirche. Ich wollte, er lege schon darin. Gottloses Kind. Frau Mutter? Da kommt ein Oheim. Der wird dir sagen, was der Herr Bauberg und Weginspektor-Substitut für ein feines Männchen ist. Gott zum Gruß, mein Sohn Andreas. Gott zum Gruß, Frau Mutter. Komm doch näher. Du bist Vizekirchenvorsteher, du weißt deine Worte zu setzen. Bedeutet doch das alberne Mädchen. Sie will nichts von der Verlobung hören. Sie macht sich lustig über den Bräutigam. Ei, ei, ich will nicht hoffen. Mein Oheim wird mir beistehen. Er hat eine Lesebibliothek und folglich kennt er die Welt. Ja, ja, die kenne ich. Die neuen Romane hat er alle gelesen und folglich kennt er das menschliche Herz. Ja, ja, das kenne ich. Er wird Ihnen gleich sagen, wie manches arme Mädchen, das zu einer Heirat gezwungen wurde, an der Schwindsucht sterben musste. Nein, Bienchen, nein, dergleichen führe ich nicht. Die weinerlichen Romane sind aus der Mode. Räuber müssen es sein, Banditen. Gott, steh uns bei. Schade nur, dass unsere Dichter so wenig Patrioten sind und immer nur Italiener verewigen. Wir haben doch auch einen Käsebier, einen Schinderhannes und wie die großen deutschen Männer alle heißen. Da war ja auch vor 10 Jahren der Lorenz Schneckebein, der an unseren eigenen Galgen gehangen wurde. Recht, Frau Mutter, im Vertrauen. Ich bin jetzt dabei, sein Leben zu dramatisieren. Sperling macht die Romanzen dazu. Er ist kein übler Dichter. Besonders weiß er mit den Sonetten umzuspringen. Da müssen die Reime herbei und sollte er ihnen alle Haare ausraufen. Hörst du, Bienchen, hörst du? Es ist ein ganz nettes Kerlchen, der Sperling. Hat die neuere Ästhetik studiert. Könnte Kollegia darüber lesen. Hörst du, Kind, hörst du? Sentenzen sprudelt er von sich und Fragmente wirkt er heraus. Den will ich sehen, der sie toller macht als er. Nun, Bienchen, no? Kurz, Mädchen, er wird dein Mann. Mein Neffe, mein Erbe, mein Gehilfe in der Lesebibliothek und damit Punktum. Sabine! Vater! Hol mir die Perücke, mein Kind. Ich muss aufs Rathaus. Gleich, lieber Vater. Sein Diener, Herr Bruder. Ach, ein saurer Tag. Ich muss arbeiten wie ein Ackergaul. Was gibt es denn? Liegt denn nicht alles auf mir? Das Wohl der ganzen Stadt. Da ist die wichtige Sache mit der ganzen Bürgerschaft. Wegen des Straßenfegens? Ganz recht, ganz recht. Der hochlöbliche Magistrat will nun einmal nicht die Straße fegen. Es ist ja auch die Pflicht der Bürgerschaft. Sie hat sich von jeher mit dem Straßenkote befasst. Und der hochlöbliche Magistrat wird sich dreinlegen, solange bis die Widerspenstigen ihre Pflicht tun. Ein jeder fege vor seiner Tür, das ist ein altes Sprichwort. Nein, nein, Frau Mutter, ich bin Bürgermeister, auch Oberältester und fege nicht vor meiner Tür. Der Kot bleibt liegen und sollte der Prozess 20 Jahre dauern. Aber am Ende können wir nicht mehr vor die Haustür. Tut nichts, tut nichts. Wir bleiben daheim, dann mögen Sie sehen, wie Sie auf dem Rathause fertig werden. Ich bleibe standhaft. Wie die babylonische Mauer. Was wäre aus unseren Privilegien geworden, wenn ich nicht gewesen wäre? Wer hat es so weit gebracht, dass wir morgen dieses hohe Fest feiern können? Dieses hohe Fest zu Ehren der Justitia. Ich bin durchgedrungen. Ich habe die Ehre der Stadt gerettet. Da ist die Perücke. Es bleibt doch dabei, mein Sohn, dass morgen zugleich Sabinchens Verlobung gefeiert wird. Allerdings, ja. Es ist ein merkwürdiger Tag. Das Mädchen macht Einwendungen. Was? Ich bin Bürgermeister, auch Oberältester. Mir macht man keine Einwendungen. Lieber Vater. Ach, erst die Pflicht, dann die Liebe. Ich gehöre dem Schater. Mir gebührt es, ein Fest zu verherrlichen, das noch unseren Urenkeln Segen bringen wird. Die Jurisdiktion zwischen unserer guten Stadt Krähwinkel und dem benachbarten Amte Rummelsburg war strittig. Eine Diebin wurde eingefangen. Wir wollten sie an den Pranger stellen, die Rummelsburger gleichfalls. 9 Jahre lang haben wir prozessiert. Die Delinquentin ist indessen wohl verwahrt worden. Gott sei Dank, sie lebt noch. Wir haben gesiegt. Und morgen, da steht sie am Pranger. Lieber Vater, der Delinquentin kann fast nicht schlimmer zumute sein als mir. Hä? Wieso? Wenn sie ihre Strafe überstanden hat, so ist sie frei. Ich habe nichts verbrochen und soll morgen auf ewig in Ketten geschmiedet werden. Was? Aber mein Kind, der Herr Bauberg und Weginspektor-Substitutssperling, ist ein Mann bei der Stadt. Das habe ich auch gesagt. Er hat Vermögen. Meine Worte. Er schreibt allerlei poetische Exerzitia. Mir aus der Seele gesprochen. So kurz, ich habe denselben zu meinem Schwiegersohn erkieset, wogegen keine weitere dilatorische Einrede stattfindet. Alles hat sich gegen mich verschworen. Da bringt eben ein Bauer einen Brief. Der Herr, der ihn schickt, liegt draußen im Steinbruch und flucht. Er hat den Wagen zerbrochen und ich glaube auch ein Bein. Seit ich Bürgermeister bin, ist Gott sei Dank noch in jeder Woche auf unserer Straße ein Reisender umgeworfen worden. Warum lässt denn aber ein hochedler Rat die Wege nicht reparieren? Und was soll aus unseren Schmieden und Sattlern werden, die doch vom Umwerfen leben müssen? Nein, Frau Mutter, das ist alles schon sehr klug berechnet. Aber lieber Vater, die Reisenden klagen gewaltig. Sie müssen noch obendrein Schuss Seegeld bezahlen. Lass sie nur klagen, mein Kind, wenn sie nur bezahlen. Was wollen die Reisenden denn reden, wenn wir uns sogar gefallen lassen, dass das Pflaster unserer guten Stadt Krähwinkel noch weit schlechter ist als die Landstraße? Trotz des Pflastergeldes. Eben deswegen. Wir brechen ja hier auch Beine und murren nicht. Also, wo ist der Bauer? Nur herein, guter Freund. Euer Gestrengen halten zu Gnaden. Draußen im Steinbruch liegt ein Herr, muss wohl ein vornehmer Herr sein. Denn er hat mir einen halben Gulden gegeben, dass ich den Brief hertragen und ihn anmelden soll. Vielleicht kommt er zu dem morgenden Feste. Oder vielleicht... Wie klopft mein Herz? Wie? Von seiner Exzellenz, dem dirigierenden Herrn Minister? Dem hohen Gönner und Patron dieser Stadt. Man schweige! Mein lieber Herr Bürgermeister. Oh ja. Seine Exzellenz haben mich immer sehr geliebt. Überbringe dieses mein alter Schul- und Universitätsfreund, Herr Olmos. Er ist's. Herr Olmos? Schlechtweg? Ein Freund des Ministers? Silenzium! Er hat viel Gutes von Ihnen und Ihrer Stadt gehört und wünscht, einige Wochen da zuzubringen. Habt ihr gehört, Kinder? In der Residenz, da sprechen Sie von nichts als von mir und unserer Stadt. Da ich ihn nun sehr liebe und hochschätze, so wünsche ich, Sie möchten die Gefälligkeit für mich haben, untertätigster Diener, ihn in Ihrem Hause aufzunehmen, sein etwaiges Anliegen bestmöglichst zu fördern. Gottlob. Und ihn als Ihren eigenen Sohn zu betrachten. Ich verbleibe mit Hochachtung meines Herrn Bürgermeisters, dienstwilliger Graf von Hochberg. Nun, habt ihr gehört, seine Exzellenz, der Herr Graf von Hochberg. Er ist dein Dienstwilliger. Er verbleibt mit Hochachtung. Ja, das ist ein Mann. Das ist ein Mann, der könnte alle Tage Bürgermeister in Krähwinkel werden. Aber er soll auch an mir seinen Mann gefunden haben. Marsch, fort hinaus mit dir. Ich lasse dem fremden Herrn meinen untertänigsten Respekt vermelden und den Augenblick solle mein eigener Wagen ihm zu Diensten sein. Sehr wohl, euer Gestreng. Wo denkst du denn hin? Unsere Pferde sind aufs Feld, Kartoffeln zu holen. Ach ja, so, mein verdammter Streich. Dann springe man zu dem Wirt in der goldenen Katze. Er soll seine Schützenuniform anziehen, sich selber auf den Bock setzen und hinausfangen. Fort mit dir jetzt. Ich laufe. Lauf. Er hat doch Wort gehalten. Aber das gefällt mir nicht, mein Sohn. Dass du dem Fremden deinen untertänigsten Respekt hast vermelden lassen, das ist zu viel. Zu viel? Aber Frau Mutter, ist er denn nicht der Freund des Herrn Grafen? Alles gut, aber er ist doch nun einmal gar nichts, hat weder Titel noch Amt. Herr Olmers, schlechtweg, du bist Bürgermeister, auch Oberältester. Freilich. Was ist da jetzt aber noch zu tun? Der Bauer ist mit dem untertänigsten Respekt doch nur schon davongelaufen. Ich denke, Frau Mutter, dahinter stecken noch ganz andere Dinge. Wenn der Herr Olmers schlechtweg Herr Olmers wäre, so würde der Minister den Henker nach ihm fragen. Schulfreund, Universitätsfreund. Nein, nein, ich bleibe dabei. Der Herr Olmers reist inkognito und ist ein wichtiger Mann im Staate. Gebt acht, der Fremde ist nicht weniger als Minister. Ehe ihr es euch verseht, knöpft ihr den Oberrock auf. Da habt ihr den Stern. Ein Stern? Ich bekomme meinen Schwindel. Was wird das für Aufsehen in der Stadt machen, dass ein solcher Herr bei uns logiert? Wir müssen ihn nun auch nach Würden empfangen. Sabinchen, lass die Kinder weiß anziehen. Ich will den Sperling herschicken, der soll sie leeren Blumen streuen, das ist jetzt Mode. Ja, und ich will sogleich den Türmer bestellen, er kann ein wenig die Trompete blasen. Schon gleich, wenn der Fremde zum Tore hereinfährt, soll er blasen, was die Lunge nur halten will. Finde ich nur den Sperling, er ist kapabel, noch Verse zu machen. So, Herr Bruder, ihn auf. Und die Frau Mutter und die Zilfer Tochter verfügen sich in die Küche, backen, kochen, sieden, braten. Was von Silber im Haus muss auf den Tisch. Meine silberne Tabakstose, die kann ja als Salzfass gebraucht werden. Oh, seine Exzellenz, die soll wissen, dass wir auch verstehen, was dazu gehört. Und was das Nötigen betrifft, da verlass dich auf mich. Ich will ihn nötigen, solange noch ein bisschen hineingeht. Er soll einen Knopf nach dem anderen von der Weste springen lassen. Das tue die Frau Mutter. Jeder verrichte das Seine. Zu Ehr und Ruhm unserer guten Stadt Krähwinkel. Kommen Sie, Herr Bruder. Ich folge dem Herrn. Kommen Sie. Nun, Sabinchen, jetzt rühre dich. Die Garnitur von Damast muss auf den Tisch. Sie sollte zwar erst morgen zu deinem Verlobungstag prangen. Je nun, liebe Großmutter, wer weiß, was heute geschieht. Also, die Garnitur von Damast. Ich hole sie und denke dabei an die treue Liebe. Ach du mein Gott, es müssten ja auch noch Gäste gebeten werden. Der Fremde kann doch nicht ganz allein mit uns essen. Aber wen soll man denn einladen? Margarete? Margarete? Ja, Frau Untersteuereinnehmerin. Was ist? Lauf doch geschwind hin zu meiner Muhme, der Frau Oberfloß und Fischmeisterin Brendel. Und zu meiner Muhme, der Frau Stadtakzise-Kassaschreiberin Morgenroth. Wenn die Frau Oberfloß und Fischmeisterin und die Frau Stadtakzise-Kassaschreiberin die Güte haben wollten, die Frau Untersteuereinnehmerin auf einen Augenblick zu besuchen, so würde die Frau Untersteuereinnehmerin solches mit großem Dank erkennen, sintemalen etwas sehr Wichtiges vorgefallen sei. Es ist recht, Frau Untersteuereinnehmerin. Nun muss ich ja auch noch meine geblümte Kontusche anziehen. Und eine andere Haube aufsetzen. Aber der Perückenmacher, Gott erbarm, der kommt nur an Sonn- und Feiertagen. In der Woche geht er auf dem Lande umher und frisiert den Pastoren ihre Perücken. Ach, mein Sohn Niklas denkt auch an gar nichts. Hätte er den vornehmen Herrn noch ein paar Stunden im Steinbruch zappeln lassen, so könnte man ihn mit der gehörigen Gravität empfangen. Da bin ich! Da bin ich, liebwerteste Frau Muhme. Ach, ich bin gelaufen, ich habe keinen Atem mehr. Ich war eben erst bei meiner 7. Tasse Kaffee, aber ich habe alles stehen und liegen lassen. Sehr verbunden, hochgeschätzte Frau Muhme. Wissen Sie... Ach, ich weiß alles. Meine Magd war im Fleischladen. Da hat der Fleischer erzählt, sein Nachbar, der Leineweber, habe gehört, wie der Ratsbote zu seiner Tochter gesagt hat. Mieke, hat er gesagt, draußen im Steinbruche liegen mehrere Grafen. Und die haben Arme und Beine gebrochen und werden gleich hier sein. Es ist nur einer, Frau Muhme, vermutlich ein vornehmer Herr. Bei uns wird er logieren. Der Minister hat selber geschrieben und hat meinen Sohn um Gottes Willen gebeten. Nun können Sie sich denken, Frau Muhme, was für ein Rumor hier im Hause ist. Und alles liegt auf mir, alles auf mir. Gehorsame Dienerin, meine teuerste Frau Muhme. Oh, sehen Sie nur, wie ich chauffiert bin. Oh, ich komme doch nicht zu spät. Mit Erlaubnis zu reden, ich war fast noch im Hemde, singe mein Morgenlied und käme den Mops. Beim dritten Verse stürzt ihre Magd herein. Je, du mein Gott, ich denke, das Haus brennt. Da bin ich aufgesprungen. Der Mops ist mir vom Schoße gefallen. Das Gesangbuch in die Kohlpfanne, wo ich meinen Kaffee wärmte. Der Kaffee ist in die Kohlen geflossen. Und von dem Liede wach auf, mein Herz und singe, sind zwei Verse verbrannt. Ich bedauere unendlich, wertgeschätzte Frau Muhme. Reinlich zu bedeuten. Ich weiß schon alles. Draußen im Steinbruche liegen 3 oder 4 Prinzen. Der eine ist tot, der andere schnappt nur noch ein bisschen. Der Herr Amtsadvokat Balk ist mir auf der Straße begegnet. Der hat es von seiner Köchin. Die weiß es von der Frau Lotterieinspektorin. Der hat es ihres Mannes Balbier alles umständlich erzählt. Nun, so gefährlich ist es nun doch nicht. Vor einer kleinen Weile kam ein Bauer von Rabendorf. Ich weiß. Der hat einen harten Taler zum Trinkgelde bekommen. Aber nicht doch, Frau Gevatterin. Ein Louis-d'Or soll es gewesen sein. Ein vornehmer Herr hat den Wagen gebrochen. Vornehm muss er sein, denn er logiert nicht in der Goldenen Katze, sondern bei uns. Auf ausdrückliches hohes Begehren. Nun, da mein Sohn der Bürgermeister, auch Oberälteste, die erste Person in der Stadt gleichsam repräsentiert, so begreifen Sie wohl, liebwerteste Frau Muhme, dass er seinem Range Ehre machen muss. No, ein Schmaus auf dem Rathause? Ein Tanz auf der Schützengilde? Morgen ist das große Fest, wie Sie wissen. Ach ja! Das Weib, das vor 9 Jahren die Kuh stahl. Morgen steht sie am Pranger. Ich freue mich schon ungemein darauf. Ich habe mir eine ganz neue Robe dazu machen lassen. Da ist nun ohnehin schon allerlei zu dieser Festlichkeit veranstaltet. Aber heute ruht die Ehre der Stadt auf uns allein. Heute müssen wir traktieren. Und das wollen wir denn auch mit Gottes Hilfe. Die Tische sollen sich biegen unter Gottes Segen. Meine wertgeschätzten Frau Muhme sind auch dazu eingeladen. Ist mir eine große Ehre. Werde nicht ermangeln. Oh, da kommt der Herr Vetter Sperling. Frau Untersteuereinnehmerin, Frau Oberfloß und Fischmeisterin, ja. Frau Stadtakzise-Kassaschreiberin, allerseits gehorsamster Diener. Ich war in meinem Garten. Der Herr Vizekirchenvorsteher hat den Ratsboten nach mir geschickt. Ich bin gelaufen wie ein Sonnenstrahl. Oh. Kaum habe ich mir so viel Zeit genommen, diese Kinder des Frühlings zu pflücken. Ach, diese herrlichen Blumen. Ja, Wissen Sie schon? Alles weiß ich. Ein berühmter Gelehrter, umgeworfen, das Nasenbein gequetscht, Empfehlungsschreiben vom Minister. Ein Gelehrter, sagen Sie? Nur ein Gelehrter? Der Mann ist ein Gelehrter, kommt aus Ägypten oder aus Weimar. Kurz, wir haben keine Zeit zu verlieren. Hier sind die Blumen. Schaffen Sie mir nur geschwind die Kinder herbei. Kinder muss ich haben. Dann mag er kommen und sehen, was in Krähwinkel geschieht. Nun, Sie sollen gleich hier sein. Haben die Frau Gevatterin wohl bemerkt, wie lächerlich die alte Frau Muhme sich gebärdet? Jawohl, Frau Gevatterin, sie bläht sich wie ein Teig am Ofen. Oh, lieber Gott, ihr Mann war doch nur Untersteuereinnehmer. Und wie er starb, blieb er einen Rest in die Kasse schuldig. Oh, und was wird das für ein Traktament werden? Wissen Sie noch, vor 8 Wochen den Braten? Ja. Er war ja ganz verbrannt. So, da sind die Kinder. Her damit! Verneigt euch erst vor den lieben Frau Muhmen. So. Nun gib deine Patschhand. Allerliebste Püppchen. Gott behüte sie. Der lieben Frau Muhme, wie aus den Augen geschnitten. Kinder, Kinder, legt die Butterbrote beiseite. Ach so, nehmt wenigstens die Blumen in die eine Hand. Eben fährt er zum Tore herein. Die ganze Straße ist voll Buben. Sie laufen neben dem Wagen her und gaffen ihm ins Gesicht. Er kommt. Am Ende der Türme steht schon unten mit einer Trompete. Oh, lieber Gott, die Kinder sind noch so dumm. Streut nur Blumen und werft sie ihm ins Gesicht. Olmes, er ist da. Hallo, ihm entgegen. Die Kinder voraus. Lass die Butterbrote so lange hier. Nein, Frau Oberfloß und Fischmeisterin, Sie werden die Güte haben, voranzuspazieren. Das wird nimmermehr geschehen. Frau Stadtakzise-Kassaschreiberin, ich bitte gehorsamst, voranzugehen. Frau Untersteuereinnehmerin, Ihnen gebührt die Ehre. Bewahre der Himmel, ich bin in meinem eigenen Haus. Ich kenne meine Schuldigkeit. Ich gehe nicht von der Stelle. Aber ich bitte Sie leid. Nur Nachrichten. Ich muss deprizieren. Bitte mich nicht in Versuchung zu führen. Da höre ich Sie schon auf der Treppe. Vorangehen. Bitte. Heil ist meinem Hause widerfahren. Heil der guten Stadt Krähwinkel. Nicht doch, Herr Bürgermeister. Guten Tag. Ich bin schon zufrieden, wenn auch nur eine einzige Person sich über meine Ankunft freut. Bewahre der Himmel! Ich wollte es keinem gehorsamen Bürger raten, sich nicht untertänigst zu freuen. Dafür haben wir Mittel. Diese Damen gehören vermutlich zu Ihrer Familie? Meine werteste Frau Muhme, die Frau Oberfloß und Fischmeisterin Brendel. Freut mich. Desgleichen, meine werteste Frau Muhme, die Frau Stadtakzisekassaschreiberin Morgenrot. Hochgefreut. Wir freuen uns unendlich, die Ehre zu haben. Und hier ist meine Mutter, die Frau Untersteuereinnehmerin Starr. Angenehm. Bitte nur tausendmal um Vergebung, dass die Vorhänge noch nicht gewaschen sind. Es geschieht sonst immer vor Pfingsten und Weihnachten. Madame, ich würde untröstlich sein, wenn Sie durch mich in Ihrer alten Ordnung sie stören ließen. Madame? Dies junge Frauenzimmer ist vermutlich Ihre Mademoiselle-Tochter? Jeder Mann erkennt sie doch gleich. Andere Ähnlichkeit mit mir. Mademoiselle? Ich schmeichle mir mit der Hoffnung, dass meine Gegenwart keinen unangenehmen Eindruck auf Sie machen werde. Im Gegenteil. Der Eindruck ist so angenehm, dass ich ihn nur früher gewünscht hätte. Man hört doch gleich, dass das Mädchen ein Jahr in der Residenz gewesen ist. Vermutlich haben Sie dort interessante Bekanntschaften gemacht. Wenn auch nicht viele, doch eine. Die sich umso glücklicher schätzen wird. Wer weiß. Man findet in der Residenz so ziemlich alles. Nur kein Gedächtnis. Hüten Sie sich, dass Sie kein Unrecht abzubitten bekommen. Dabei würde ich gewinnen. Wer einmal so glücklich war, Sie zu sehen. Sie schmeicheln einem armen Landmädchen. Nun, Sabinchen, ein Landmädchen bist du doch gerade auch nicht. Wir bewohnen, Gott sei Dank, eine doch recht respektable Stadt. Die beiden Hauptstraßen sind gepflastert. 5000 Einwohner, worunter auch einige Dichter. Drei schöne Kirchen und eine anmutige Promenade bis zum Galgen. Ich habe eine liebliche Anhöhe bemerkt. Oh, die ist ganz vortrefflich zum Wäschetrocknen. Ja. Treibt das Städtchen einen starken Handel? Oh ja, mit Meerrettich. Auch gibt es Niederlagen von ost- und westindischen Gewürzen samt einer Lesebibliothek. Von unserem Scheibenschießen haben Sie wohl schon gehört? Leider nein. Es ist auch ein Hanswurst dabei. Vor allen Dingen werde ich dem Herrn unser Rathaus zeigen. Ein Baumeister aus Gotha hat es schon vor 300 Jahren erbaut. Es ist im echten gotischen Geschmack. Sobald ich mich ein wenig von der Reise erholt habe. Sabinchen, führe doch den Herrn auf sein Zimmer. Herzlich gern. Bitte kommen Sie doch mit, Herr... Olmers. Olmers. Darf ich vorausgehen? Was meinen Sie, wenn ich ihm gleich die Ode vorlese? Die an die Braunschweiger Mumme? Jetzt nicht. Ich zeige ihm erst meine Nürnberger Kupferstiche. Warten Sie doch. Ich komme mit. Nun... Was sagen Sie, liebwerteste Frau Mohmen? Mich hat er kaum angesehen. Mit mir hat er kein Wort gesprochen. Und mich hat er gar eine Madame genannt. Seht doch, Madame, ich bin mit Gott und Ehren Frau Untersteuereinnehmerin und keine Madame. Was Lebensart heißt, muss er erst in Krähwinkel lernen. Ein hübscher Mann ist er. Ja, aber gar nicht ein bisschen steif. Tat er nicht, als ob er hier zu Hause wäre? Recht, Frau Muhme, es mangelte ihm ganz die volle Verlegenheit. Der Mensch kommt mir so bekannt vor. Es ist mir immer, als hätte ich ihn schon irgendwo gesehen. Ah, mein Schwindel. Was ist denn? Ich falle in Ohnmacht. Frau Muhme! Was ist denn? Da, in meiner Tasche. Was denn, das Riechfläschchen? Nein, ein Bild. Ein Bild? Nun ja, da ist eins. Ei, seht doch, das ist wahrhaftig der Fremde. Zeigen Sie her. Er ist's. Ich bin des Todes. Wer denn? Doch kein entsprungener Delinquent? Wohl möglich. Man wird das Bild zu dem Steckbriefe gelegt haben. Es ist der König. Der König? Der König? Der König! Seine allerglorreichste Majestät. Frau Gevattere, teuerste! Nein, das überlebe ich nicht. Die hohe Ehre, die hohe Gnade und die Vorhänge nicht gewaschen. Weiß es noch niemand in der Stadt? Keine Küstenseele. Ach, da muss ich ja eilen. Kommen Sie, Frau Gevattere, machen Sie schnell. Der König, die Vaterlands. Nun mag mein Stündlein schlagen, wann es dem Himmel gefällt. Ja, nun will ich auch in Gottes Namen eine Madame sein. Der König mag mich Madame nennen, so viel er will. Da oben geht er auf und nieder. Man hört es doch gleich. Es ist ein königlicher Schritt. Kommt ihr endlich! Was ist, Frau Mutter? Wo ist euer Gast? Er wird gleich herunterkommen. Niemand bei ihm? Keine Seele. Sabine wollte bei ihm bleiben, aber ich jagte sie in die Küche. Nun, so lauft! Rutscht auf euren Knien die Treppe hinauf. Hä? Niklas! Niklas! Der König ist in deinem Hause! Mach die Frau Mutter mich nicht konfus! In dein Haus ist er eingezogen, du glücklicher Bürgermeister, auch Oberältester genannt. Frau Mutter, ich bitte, sich zu explizieren. Da! Da ist unseres gnädigsten Königs Porträt. Nun, da seht ihr selbst. Ist er's oder ist er's nicht? Das ist er. Der Fremde. Wie er lebt und lebt. Richtig, richtig. Woher weiß denn die Frau Mutter? Hab ich vor 40 Jahren nicht des Königs Großvater gesehen und ist ihm der Enkel nicht wie aus den Augen geschnitten. Ich sage dir, das ist sein Porträt und die geheiligte Person wandelt über unseren Köpfen. Da haben wir es. Er reist inkognito. Der Landesvater im Steinbruche. Oh mein Gott, da geht er. Was ist nun anzufangen? Da muss ja mit allen Glocken geläutet werden, dass die Bürger zusammenlaufen. Margarete, die Glocken sollen läuten. Sturm! Ist recht, Herr Wittgenposter. Die Frau Mummen sind schon hinaus. Dann brauchen wir keine Glocken. Aber eine Ehrenwache muss gleich vor das Haus. Vor unser Haus? Ja. Wenn ich die Ehrenwache sehe, da rührt mich der Schlag. Da! Da ist er. Ach Gott. Ach Gott, ein Herz gefasst. Ein recht bequemes Haus, lieber Herr Bürgermeister. Und eine vortreffliche Aussicht. Ich hoffe, sehr frohe Stunden hier zu verleben. Mein allergnädigster König. Wie? Eure königliche Majestät. Was? Glorreicher Monarch. Scherzen Sie mit mir? Gesalbter des Herrn. Verbergen Sie sich nicht länger, Ihre Getreuen. Untertanen. Unsere Herzen brennen und lodern. Und zerfließen. Was haben Sie mit mir vor? Deren Premierminister hat bereits halb und halb verraten. Mein Premierminister? Was fällt Ihnen ein? Ich bin ja ebenso wenig eine Majestät als Ihr Nachtwächter. Warum wollen allerhöchst dieselben länger noch leugnen? Wir besitzen ja Ihr unschätzbares Porträt. Mein Porträt? Hier ist es, großer König. Ja. Es ist allerdings mein Porträt. Endlich! Sie machen mich zum Gespött. Ich heiße Karl Olmers. Und damit Holla. Seine Majestät wollen nun einmal durchaus inkognito bleiben. Ah, Mademoiselle, gut, dass Sie kommen. Man will mich hier mit Gewalt zum König machen. Sie kennen mich. Bitte erklären Sie. Ich komme zurück. Man muss seine Majestät begleiten. Vater, wie kommen Sie auf den Einfall? Na, Sie weiß, es ist der König. Oh Gott bewahre, wer hat Ihnen denn das weiß gemacht? Weiß gemacht? Die Frau Mutter hat den Großvater ja noch gesehen. Hat sie nicht das Porträt? Von ihr selbst habe ich es empfangen. Ach, nun verstehe ich. Ja, lieber Gott, das war doch nur ein Scherz. Ein Scherz? Verzeihen Sie, liebe Großmutter. Du wusstest also, wen das Porträt eigentlich vorstellt? Das hast du gewusst? Nein, das wusste ich nicht. Wie kamst du dazu? Ich habe es gefunden. Gefunden? Wo? Wie? Als ich noch in der Residenz war, auf einem Spaziergang, im hohen Grase. Ich steckte es in die Tasche und habe es vergessen bis auf den heutigen Tag. Ei, woher denn aber die Zärtlichkeit, mit der du das Bild angafftest, als ich diesen Morgen hereintrat? Zärtlichkeit? Ja, ja, Mamsell, dir war Hören und Sehen vergangen. Ei, ei, Mademoiselle. Ach, das kann ich Ihnen leicht erklären. Aufmerksamkeit war es. In den Zeitungen wurde ein verlorenes Bild angezeigt. Da fiel mir das meinige wieder bei. Schnell zog ich es aus der Tasche, um es mit der Angabe zu vergleichen. Ich habe keine Zeitungen gesehen. Dort liegen sie ja noch auf dem Tische. Gib doch her. Ich will den Artikel selber lesen. Oh ja, warum nicht? Hier sind sie. Ach, da haben die Kinder das Butterbrot darauf gelegt. Es ist alles durchgeweicht. Alles unleserlich. Verschmitzte Kreatur. Wenn ich nun das Bild an einer Zitternadel auf meine Haube gesteckt hätte, die ganze Stadt hätte mit Fingern auf mich gewiesen. Fort damit. Lass es mir nie wieder vor die Augen kommen. Gib es dem Fremden zurück. Ei, freilich. Er könnte ja sonst Wunder glauben. Der Ersatz sei meine Sorge. Ich selber lasse mich malen. Lieber ausstopfen. Die Jungfernichte ist eine Närrin. Ich muss nur gehen und die Bürgerschaft beruhigen. Und ich will die Schützendeputation abfertigen. Ich komme mit dir, Bruder. Alle Freude umsonst und indessen sind meine Braten zu Kohlen verbrannt, du Rabenkind. Herr Bauberg und Weginspektor-Substitut, Sie werden vermutlich vor dem Essen auch noch Geschäfte haben. Werteste Mademoiselle, vor dem Essen und nach dem Essen habe ich kein anderes Geschäft, als mein treues Herz vor Ihnen auszubreiten. Hier zu Ihren Füßen empfangen Sie Ihr Eigentum. Der König ist verschwunden, aber die Königin steht vor mir. Meine Königin, mein Götterkind. Oh! Ich bitte um Vergebung. Eine so schöne Unterhaltung muss man nicht stören. Es hat nichts zu bedeuten. Kommen Sie doch näher. Nichts zu bedeuten? Ei, freilich. Sie sollen wissen, mein Herr, dass nach einer Ewigkeit von 2 Jahren die treue Liebe endlich siegt. Wirklich? Ich wünsche Ihnen Glück. Wenn Sie einige Wochen bei uns verweilen, so werden Sie einem Feste beiwohnen, an welchem Amor und Hymen sich brüderlich umarmen. In der Tat? Ja, mein Herr, das hoffe ich von ganzem Herzen. Ei, welche liebenswürdige Offenheit. Noch bin ich zwar nicht Braut. Aber ich hoffe, es bald zu werden. Sie wären es noch nicht? Sie belieben zu scherzen. Purer, klarer Scherz im Gefolge der Grazien. Mein Herr, verstehen Sie mich recht. Schon seit 5 Wochen habe ich gehofft, dass mein Geliebter sich erklären würde. Aber er schwieg. Er schwieg? Schalkhafte, haben meine Augen denn nicht gesprochen? Er schwieg. Vielleicht nur, um alles vorzubereiten. Ganz recht, mein Herr. In meiner künftigen Wohnung wird noch gebaut. Er hätte mir doch Nachricht zukommen lassen können. Lag ich denn nicht täglich zu Ihren Füßen? Vielleicht glaubte man von Liebe und Treue bereits so viele Proben abgelegt zu haben, dass man auf Vertrauen rechnen dürfe. Getroffen, mein Herr. Ich bin ja so treu wie ein Hund. Sie glauben also wirklich, Herr Olmers, dass mein Geliebter noch ebenso warm für mich empfindet als vormals? Nur warm? Siedend heiß? Ich wage zu behaupten, dass seine Empfindungen durch die Abwesenheit nur noch heftiger geworden. Freilich, freilich. Als sie in der Stadt war, wollte ich rasend werden. Nun, so bin ich beruhigt. Endlich. Ich auch. Sie sind ein charmanter Mann, dass Sie um meinetwillen sich so beunruhigt haben. Oh, nicht der Rede wert. Wer mich aufrichtig liebt, wird es aber nicht bloß mir sagen. Wem sonst? Vermutlich wird er sich Ihrem Herrn Vater entdecken. Ist ja schon geschehen. Was noch zu tun wäre, muss bald geschehen, da meine Verlobung bereits auf morgen festgesetzt worden. Eben deswegen ist nichts mehr vonnöten. Und wäre noch etwas vonnöten, so wird es sicher diesen Abend geschehen. Natürlich. Wohlan, in Gegenwart dieses Herrn schwöre ich nochmals ewige Liebe. Ich empfange den Schwur im Namen des Geliebten. Wie rührend. Keine Gewalt soll mich von ihm trennen. Er ist auf ewig mit Ihnen verbunden. Meine Tränen fließen. Zum Pfand des Schwurs reich ich die Hand. Dankbar drücke ich sie an die Lippen. Ich bin recht seelenvergnügt. Das Essen ist aufgetragen. Die Gäste sind bereits in der großen Stube. Wenn ich gehorsamst bitten darf. Nein, nein. So etwas von Ungezogenheit ist mir noch nicht vorgekommen. Sind das die feinen Sitten in der Residenz? Von der Madame will ich gar nichts mehr reden, denn die liegt mir tief im Magen. Das Essen schien ihm auch nicht recht zu schmecken. Er ließ manche Schüssel ganz vorübergehen. Schickt sich das? Ich habe ihm doch genug gesagt, wie gut jede Schüssel zubereitet sei. Ich denke, am Zureden und Nötigen haben wir es alle nicht fehlen lassen. Er war ja so unverschämt, sich das Nötigen ganz zu verbieten. Man sieht, dass er noch wenig gute Gesellschaft frequentiert hat. Erst hat er nicht einmal ordentlich sein Tischgebet verrichtet. Ja. Und als ich nach alter scherzhafter Weise die Gesundheit, was wir lieben, ausbrachte, gleich rief er, was uns wieder liebt und seinem Nachbar einen Kuss gibt. Ja, ja. Ich hatte das Unglück, ihm an der linken Hand zu sitzen. Die hübsche Mamsel Morgenrot, die ihm zur Rechten saß, wurde feuerrot. Die Sabine warf ihm einen grimmigen Blick zu. Am Ende wollte er gar ein heidnisches Lied singen. Freude, schöner Götterfunken. Nein, nein, so verrucht geht es bei uns nicht zu. Weil er selbst keinen Titel hat, so gibt er auch keinem Menschen seine gebührende Ehre. Wenn mein Sohn, der Bürgermeister, auch Oberältester, die wichtigsten Prozesse abhandelte, so saß er und kritzelte mit der Gabel auf dem Teller. Ich möchte nur wissen, wie der Herr Minister solche Leute empfehlen kann. Haben Sie wohl das spöttische Lächeln bemerkt, als ich das löbliche alte Reimspiel vorschlug? Von Ihrer schönen Ode auf die Braunschweiger Mumme hat er nicht drei Worte gehört. Nein, da zwinkerte er immer mit der Jungfer Mumme, die ihm gegenüber saß. Für die schöne Literatur scheint er wenig Sinn zu haben. Es mag ihm nicht an Anlage fehlen. Aber keine Ausbildung, keine Sitten, keine Moral, keine Lebensart, keinen Titel. Danken wir dem Himmel, dass in unserer guten Stadt Krewinkel die liebe Jugend feiner erzogen wird. Gute Bienchen, dass du kommst. Sag uns doch ein wenig gleich in die Jungherrne der Residenz alle diese Monsieur Olmers. Alle, die Anspruch auf feine Bildung machen. So, charmant. Er ist ja ein Grobian. Tituliert keinen Menschen. Verhöhnt die Poesie. Lässt die Hälfte auf dem Teller liegen. Weiß von keinem Tischgebet. Will heidnische Lieder singen. Küsst die Nachbarin. Hat weder deinem Vater noch dem Herrn Pastor geduldig zugehört. Wie ich Ihnen schon sagte, Herr Olmers, unsere Stadtherde hat seit 100 Jahren das Privilegium, auf den Rummelsburger Stoppeln zu weiden. So. Ja, nun aber hat der Amtmann da selbst doch vor kurzem einen Hammel gepfändet. Meine schöne junge Wirtin ist mir entschlüpft. Ja, ich sagte, er hat einen Hammel gepfändet. So hören Sie doch auf den Hammel. Lassen Sie es gut sein, Herr Bürgermeister. Ich bin von den Privilegien Ihrer Stadtherde sattsam überzeugt. So. Der Amtmann muss den Hammel herausgeben, das versteht sich. Ja, ja, aber damit ist noch nicht getan. Und Strafe dazu, so viel Sie wollen. Der Hammel. Nicht wahr, Madame? Bitte. Sie haben uns so schön bewirtet, dass wir in diesem Augenblick selbst für den fettesten Hammel uns nicht zu interessieren vermögen. Es scheint überhaupt, mein Herr, dass vernünftige Gespräche nicht jedermann interessieren. Zu meiner Zeit wurde das Alter in hohen Ehren gehalten. Betitelte Personen von gesetzten Jahren führten das Wort. Die unbetitelte Jugend hörte und lernte. Guten Tag. Ich will nicht hoffen, dass Madame auf mich zürnen. Meine Frau Mutter, die Frau Untersteuereinnehmerin, wird in ganz Krewinkel so hoch respektiert, dass sie auch dann nicht einmal zornig wird, wenn dieser oder jener ihr die gebührende Titulatur versagt. Guten Tag. Mein Gott, die Titel sind hier in der Provinz so lang und das Studium derselben so beschwerlich. Besonders, wenn man selbst keinen Titel hat. Guten Tag. Aus einer frohen Gesellschaft sollte jeder Zwang verbannt sein. Da man aber bei einer Gasterei nicht zusammenkömmt, um froh zu sein, sondern um die Gaben Gottes reichlich und mit Anstand zu genießen, so sollte man doch billig auf die respektive Würde der Gesellschaft einige Rücksicht nehmen, Herr Olmers. Guten Tag. Zumal, da die guten Sitten nur durch ein ehrbares Zeremoniell in ihrer Reinigkeit erhalten werden. Guten Tag. Bewahre der Himmel. Sie sind auf dem besten Weg, es mit der ganzen Familie zu verderben. Reden Sie mit meinem Vater, ehe es zu spät wird. Guten Tag. Herr Bürgermeister. Um wiederum auf besagten Hammel zu kommen. Oh, Herr Bürgermeister, und wenn Sie mir alle Hammel von ganz Tibet versprechen, jetzt habe ich einen Wunsch, der mir näher am Herzen liegt. So, so. Ich liebe Ihre Mademoiselle-Tochter. Ei, ei. Ich wünschte, sie zu heiraten. Viel Ehre. Ich habe Vermögen und durch das Wohlwollen des Ministers hoffe ich auch bald ein anständiges Amt zu erhalten. Gratuliere. Nur Ihre Einwilligung fehlt noch zu meinem Glücke. Darf ich mir schmeicheln? Gehorsamster Diener. Als ein ehrlicher Mann habe ich meine Anwerbung in wenig Worten ohne Schminke vorgetragen. Antworten Sie mir ebenso. Sehr gern. Sie erlauben nur, meine Pflicht erheischt, sämtliche Vettern und Muhmen zusammen zu berufen, um selbigen dero Anliegen in geziemenden Terminis vorzutragen. Tun Sie das. Ich gehe indessen in den Garten und erwarte mit Ungeduld die Entscheidung. Guten Tag. Dieser Mensch fällt mit der Türe ins Haus. Ist das seine Manier, zu heiraten? Weiß er denn nicht, dass man vorher ein halbes Jahr in einem Hause ab und zu aus- und eingehen muss, bis die ganze Stadt davon spricht, ehe man zu solchen Extremitäten schreitet? Margarete! Ja? Bittet geschwind die Frau Mutter und den Herrn Bruder und auch die Frau Mumen herüber. Ich hätte etwas Importantes mit Ihnen zu überlegen. Ja, wenn nur der Herr Minister nicht wäre. Auf der Stelle hätte ich ihn abgefertigt. Da sind wir. Ja, da sind wir. Was begehrst du, mein Sohn? Was will der Herr Bruder? Es ist eine Familienangelegenheit zu beratschlagen. Da habe ich denn die lieben Angehörigen versammeln wollen. Ei, was denn, Herr Vetter? Ja, was denn? Nehmen wir zuvor Platz, um ihn gehöriger Ordnung zu prozedieren. Ich sterbe vor Verlangen. Ich platze vor Neubegier. Ja. Es ist also wohl allerseits bekannt und jedem bewusst, welcher Gestalt meine älteste eheleibliche Tochter Sabina nunmehr die mannbaren Jahre erreicht hat. Ob besagte meine Tochter gedenkt nunmehr der Herr Bauberg- und Weginspektor-Substitut Sperling als sein eheliches Gemahl heimzuführen. Es findet sich aber, dass ehe noch die Sponsalia nun vollzogen worden, ein Mitbewerber auftritt, welcher gleichfalls christliche Absichten heget. Wer? Es ist solches, der mir von seiner Exzellenz, dem höchsten verehrenden Herrn Minister, auf das dringlichste empfohlene Herr Olmers. Kurios. In der Tat. Unvermutet. Ich frage nun, was meinen nun die lieben Angehörigen nach reiflicher Erwägung dieser Sache? Je nun, ich meine... Was mich betrifft. Ich habe so meine eigenen Gedanken. Die heiraten nach der Residenz gedeihen nicht allzu wohl. Man hat da Beispiele. Wo denkt der Herr Bruder hin? Der Mensch hat ja gar keine Familie. Man weiß ja nicht einmal, wie er geboren ist. Ob man hoch oder wohledel an ihn schreibt. Sie wissen, dass die Honoratioren unserer Stadt seit undenklichen Zeiten alle miteinander verwandt sind. Der Familie wegen werden ja eben die Heiraten gestiftet. Das hilft sich einander in den hochweisen Rat. Der Herr Vetter wissen das ja selbst am besten. Ich wundere mich nur, wie Sie die Hauptsache vergessen konnten. Der Mensch ist ja gar nichts. Nicht einmal ein Supernumerarius oder so etwas dergleichen. Seht doch, die Tochter eines Bürgermeisters, auch Oberältesten, die Enkelin eines Untersteuereinnehmers. Die Nase steht im Hof. Das Konklusum dieser Beratschlagung fiel also dahin aus. Nein, er bekommt sie nicht. Er bekommt sie nicht. Bene, bene optime. Das ist auch meine Meinung. Nur steht dennoch zu erörtern, wie man auf eine glimpfliche Weise ihm solches insinuieren möge. Denn aus schuldigem Respekt vor seiner Exzellenz, dem Herrn Minister, muss ja solches wohl mit besonderer Schonung traktiert werden. Wie wäre es, da es ihm doch hauptsächlich darauf ankommt, sich hier in Krähwinkel zu etablieren, wenn man ihm eine andere Frau proponierte? Oh, da hat der Herr Bruder aber einen gesunden Einfall. Ja, aber wen? Deine Ursula. Sie geht ins 9. Jahr. Hm. Er kann warten. Kann unterdessen mit Hilfe des Ministers ein ordentlicher, honetter Mensch werden. Kann in unseren Gesellschaften Lebensart lernen. Durch meine Lesebibliothek sich ausbilden und dann wieder zufragen. Recht. Man bliebe da noch immer Herr zu tun und zu lassen. Wenn er aber nur nicht so lange warten will. Idu, ich wollte ihm auch wohl eine reife Schönheit vorschlagen. Wen denn? Wen denn? Da unsere Frau Muhme, die Frau Oberfloß und Fischmeister. Och, Sie spaßen. Sie sind schon 8 Monate Witwe. Bald 9 Monate, Herr Vizekirchenvorsteher, bald 9 Monate. Sie hat Vermögen, kann ihm irgendeinen Titel kaufen. Sie sind wohlfeil zu haben. Ein hübscher Mensch ist er doch nur einmal. Ja, hübsch ist er, das muss man gestehen. So käme er denn doch in die Familie. Und darum scheint es sie besonders zu tun. Wie wär's denn, Frau Muhme? Ach, lassen Sie doch den lieben Gott walten. Verzeihen Sie, der Ungeduld der Liebe. Ich sehe Sie versammelt. Vielleicht ist mein Schicksal schon entschieden. Darf ich mir schmeicheln, bald mit in diesen Kreis zu gehören? Ja, seine Exzellenz, der Herr Minister, haben dieselben uns ja auch so dringend empfohlen, wenn auch gewisse Wünsche vielleicht nicht gerade angebrachtermaßen. So, gäbe es denn doch noch Mittel? Mit einigen Modifikationen. Ach, ich bitte, schweigen Sie! Die Familie ist, dem Himmel sei Dank, groß. Sie machen, dass ich glühe. Was soll ich aus diesen abgebrochenen Sätzen schließen? Ich bitte, Herr Bürgermeister, erklären Sie sich deutlich. Nun, meine Frau Mutter ist das Haupt der Familie. Ihr allein kommt es zu, das Wort zu führen. Sie werden deshalb verstehen, Herr Olmers, dass ich mich nunmehr... Guten Tag. Von Ihren Lippen, Madame, erwarte ich den Ausspruch. Nein, mein Herr, die Madame hat ja nichts auszusprechen. Rede du, mein Sohn, du kennst meine Gedanken. Guten Tag. So lassen Sie mich nicht länger in dieser marternden Ungewissheit. Eine delikate Sache. Heiraten und Nähnadeln müssen die Frauenzimmer einfädeln. Bitte daher, sich an die Frau Mumm zu halten. Guten Tag. Sie also, meine Damen. Das Herz eines Jünglings, mein Herr, weiß nicht immer, was es wünscht. Oft wähnt es sich fern vom Ziele, in dessen Amor durch einen glücklichen Tausch es zu beseligen im Begriff steht. Was soll das heißen? Fragen Sie nur die Frau Gevatterin. Guten Tag. Werden Sie mir endlich diese Rätsel lösen? Ja, die Familie hat Absichten. Sie glaubt Ihnen... ersatzschuldig zu sein. Man tut Vorschläge. Aber Sie fühlen wohl, mein Herr, dass es unschicklich wäre, wenn eine junge Frau sich auf etwas einlassen wollte, die erst seit 10 Monaten Witwe ist. Auf Wiedersehen. Was zum Teufel soll das bedeuten? Sind Sie endlich allein? Oh, ich habe Ihnen tausenderlei zu sagen. Dass Sie mich lieben, nicht wahr? Getroffen. Dazu ist jetzt nicht Zeit. Der verdammte Sperling sitzt mir überall auf der Ferse. Ach, mein Gott, da ist er schon wieder. Soll ich ihn zur Tür hinauswerfen? Himmels Willen, verderben Sie nicht alles. Da bin ich, mein reizendes Sabinchen. Treu und folgsam wie die Schleppe an Ihrem Kleide. Da stehen Sie in Gefahr, getreten zu werden. Ach, aber ach, das Mädchen kam. Und nicht in Acht das Veilchen nahm, zertrat das arme Veilchen. Die Grausame. Hatte nichts zu bedeuten. Nicht wahr, mein Bienchen? Wir wissen schon, wie wir miteinander stehen. Wie aber, mein Herr Bauberg und Weginspektor Substitut, wenn Sie sich vorher noch mit einem Nebenbuhler den Hals brechen müssten. Ei, ei, wie das? Ei, was denn? Ja, Herr Olmers, Sie haben recht. Es wird wohl am besten sein, diesen Herrn um Rat zu fragen. Um was? Worin denn? Er versteht sich darauf. Das dürfen Sie mir sicher glauben. Worauf denn, mein Engel? Ja, sehen Sie nur, dieser Herr hier steht im Begriff, einen Roman zu vollenden. Ich einen Roman? Also schweigen Sie doch. Einen Ritterroman? Ja, ja, das ist so eine Art von Ritterroman. Um nun die Katastrophe vorzubereiten, ist es durchaus notwendig, dass der Ritter mit seinem Mädchen eine geheime Unterredung habe. Ja. Ja, mein Herr, das ist durchaus notwendig. Wohl, wohl, ich begreife das. Ja, nun ist aber das arme Mädchen den ganzen Tag von lästigen Augen bewacht. Bald der Vater, bald die Mutter, bald der Nebenbuhler. Ist auch ein Nebenbuhler dabei. Allerdings. Vermutlich eine widerliche Kreatur. Ja, jawohl, mein Herr, ein unerträglicher Narr. Ich verstehe. Ja, es muss also eine List ersonnen werden, um der Holden Gelegenheit zu verschaffen, unbemerkt mit ihrem Ritter zu schwatzen. denn sie hat ihm höchst wichtige Dinge zu sagen. Die der Nebenbuhler nicht hören darf? Nun freilich! Ich verstehe, ich verstehe. Und nun ist der Herr da in Verlegenheit, wie er das Ding einfädeln soll. Allerdings, wenn Sie die Güte haben wollten, mir mit gutem Rat beizustehen. Herzlich gern. Nichts leichter auf der Welt. Sehen Sie, zum Exempel, am Tage darf die Zusammenkunft schon nicht geschehen, denn da geht der abgeschmackte Nebenbuhler dem Mädchen nicht von der Seite. So ist's, mein Herr. Also bei Nacht, und zwar in der Geisterstunde, um Mitternacht. Um Mitternacht, vortrefflich. Nein, nein, nein, um Mitternacht wird nichts daraus. Allenfalls den Abend. Wohl, wohl, den Abend. Vermutlich ist der Nebenbuhler eine Schlafmütze, die früh zu Bette geht. Getroffen. Nun, so bleiben wir bei dem Abend. Da ist denn ein Garten, wo zwischen Düstern Taxushecken... Sie vergessen, Herr Sperling, das Mädchen ist sittsam und geht nicht zwischen die düstern Taxushecken. Mich dünkt doch, dahin könnte man sie immer gehen lassen. Ei bewahre, das tut sie nicht. So könnte der Ritter sich kurz und gut in ihr Schlafzimmer schleichen. Schlafzimmer? Behüte der Himmel, das tut sie noch weniger. Ja, dann sind wir doch wirklich in einiger Verlegenheit. Ich wollte, weiß Gott, herzlich gern die Sache befördern. Schade, mein Herr, dass Sie den Charakter des Mädchens fast ein wenig zu streng und sittsam angelegt haben. Sie haben recht. Echt? Ich sehe wohl. Sie wird am Ende doch noch dem albernen Nebenbuhler zuteil werden. Nein, nein, nein, nein, nein, das muss nicht geschehen. Nein, durchaus nicht. Das wollen wir zu verhüten suchen. Oh ja, bitte. Wie wenn... Das Einzige, wozu das Mädchen sich allenfalls verstehen könnte, wäre etwa, vor Schlafengehen, eine kurze Unterredung vor der Haustür. Da wäre doch noch alles ringsumher wach. Es gingen Leute vorüber, der Nachtwächter und dergleichen. Ja, was meinen Sie dazu? Ein herrlicher Einfall. Nun ja, Herr Olmers, wenn es Ihnen so gefällt. Vielleicht könnte man es auch so einrichten, dass der Nebenbuhler dabei auf eine lächerliche Weise hinter das Licht geführt würde. Allerdings. Wenn er nämlich dumm genug dazu ist. Oh ja, dafür stehe ich Ihnen. Wie, wenn das Mädchen in Gegenwart des Nebenbuhlers ihr Rendezvous mit dem Geliebten veranstaltet? Bravo, bravo. Da gibt es etwas zu lachen. Man könnte ihn sogar selbst mitlachen lassen. Immer besser, immer besser. Die Gäste brechen auf. Gute Nacht, meine Herren. Morgen wollen wir mehr darüber lachen. Denn vermutlich wird Herr Olmers noch diesen Abend alles in Richtigkeit bringen. Ganz gewiss. Nun dann, auf Wiedersehen. Sie wollen noch heute daran arbeiten? Ja, das erste Feuer muss man nutzen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Sie haben recht. Hören Sie, wenn Ihr Roman fertig ist, darf ich mir wohl ein Exemplar davon ausbitten. Er soll Ihnen dediziert werden. Zu viel Ehre, mein Herr, allzu viel Ehre. Gute Nacht. Kam es mir doch beinahe vor, als ob er sich lustig über mich machte. Endlich. Bestes Mädchen, endlich sind wir allein. Und ich darf Ihnen wieder einmal recht herzlich sagen... Nur nicht zu laut. Wir sind hier von ein paar Dutzend Ohren umringt. Dort ist meines Vaters Schlafzimmer. Er hat noch Licht. Hier wohnt die Großmutter. Die singt gewiss noch ihr Abendlied. Da gegenüber der Oheim, der blättert noch in seinen Romanen. Und oben im Dachstübchen Herr Sperling macht gewiss noch ein Sonett auf mich. Ferner wird es nicht lange währen, so kommt der Nachtwächter mit dem Horn. Allerliebst. Vermutlich wird ja auch die Laterne da bald angesteckt. Nein, das nicht. Wir haben doch Mondschein. Erst gegen morgen. Tut nichts. Der steht doch im Kalender. Und da befleißigen wir uns einer weisen Sparsamkeit. Liebes Mädchen, Ach, auf meinem Zimmer wären wir ja weit ungestörter gewesen. Schade nur, dass es in Krähwinkel nicht Sitte ist, dass die jungen Mädchen zu ihren Liebhabern auf die Stube gehen. Ich hätte geglaubt, als meine Braut... Das bin ich noch nicht. Und wenn sie fortfahren, sich so albern aufzuführen, so dürfte ich es auch schwerlich jemals werden. Albern? Wieso? Welcher Satan hat ihnen eingegeben, meine Großmutter Madame zu nennen? Sie ist Frau Untersteuereinnehmerin. Merken Sie sich das? Oh ja. Morgen soll sie es wenigstens 300 Mal hören. Je mehr, je besser. Und warum aßen Sie denn diesen Abend keinen Bissen? Weil ich satt war. Gleich viel. Das ist ein schlechter Liebhaber, der seine Mädchen zuliebe nicht einmal einer Indigestion Trotz bietet. Gut. Ich will essen wie der berühmte Paul Butterbrot. Und warum gähnten Sie immer, als mein Vater den langen Prozess erzählte? Eben weil er so lang war. Hilft nichts, muss ruhig und aufmerksam angehört werden. Um Ihren Besitz wage ich das Schwerste. Mit alledem werden Sie doch noch nicht zum Ziele gelangen. Es fehlt Ihnen noch ein Haupterfordernis. Das wäre? Ein Titel, lieber Freund. Ein Titel. Ohne Titel kommen Sie in Krähwinkel nicht fort. Ein Titel ist hier die Handhabe des Menschen. Ohne Titel weiß man gar nicht, wie man ihn anfassen soll. Hier wird nicht gefragt, hat er Kenntnisse, Verdienste, sondern wie tituliert man ihn? Kurz, mein Herr, ohne Titel bekommen Sie mich nicht. Wie aber, wenn ich mir schon ein ganz feines Titelchen verschafft hätte? Haben Sie? Nun, dann sind wir ja über alle Berge. Warum sagten Sie das nicht gleich? Ich wusste ja nicht, dass... Das hätten Sie wissen sollen und müssen. Glauben Sie denn, die Titelpest grassiere nur hierzulande? Und heutzutage? Stille. Ich höre ein Geräusch. Das ist Sperlings Dachfensterlein. Er wird uns doch nicht belauscht haben. Dort sind die lieben Fensterlein, hinter welchen die Holde weilt. Alles dunkel und finster. Vielleicht haben die sieghaften Äuglein sich bereits geschlossen. Hören Sie, mein Herr, sieghaft. Ihr sagt mir nichts Neues. Zarte Melodien sollen der keuschen Schlummer umgaukeln. Oh weh, das ist wohl auf eine Serenade abgesehen. Der Mensch ist imstande, die ganze Nachbarschaft aus dem Schlafe zu kratzen. Hol ihn, der Teufel. Tralirum, larum, nun ja, das fehlte noch. Da kommt der Nachtwächter. Geschwind, hinter den Laternenpfahl. Unverschämter Mensch! Hört er nicht, dass ich musiziere? Ei, was kümmert das mich? Wenn der Herr die Stunden selber absingen will, so komme herunter. Hört ihr Herrn und lasst euch sagen, das bin ich, Herr Ziebchen, dein Getreuer. Der verfluchte Nachtwächter. Na, ich bin schon fertig. Herr Nachbar da oben, krakeelen Sie nicht so. Das liebe Vieh wird sogar unruhig im Stalle. Ich wollte nur meiner Braut ein Ständchen bringen. Ei, die schläft schon lange. Die Uhr ist gleich Zähne. Wer ist schuld daran, dass der Aventurier aus der Residenz? Das sind Sie. Und die Jungfer Naseweiß, der sonst immer schon um 8 Uhr die Augen zufallen. Das sind Sie. Die Jungfer Nichte bildet sich viel auf ihr Lärfchen ein. Merken Sie sich das? Und der Herr Olmers auf seine philosophischen Floskeln. Schreiben Sie das in Ihr Gedächtnis. Morgen muss das Ding ein Ende nehmen. Mit Gottes Hilfe. Morgen ist Verlobung. Zwischen uns. Schlafen Sie wohl! Herr Bau, Berg- und Weginspektor-Substitut. Angenehme Ruhe, Herr Vizekirchenvorsteher. Endlich sind Sie fort. Aber nun müssen auch wir hinein. Gute Nacht, Mädchen. Ein Kuss wäre mir doch nicht verweigert. Ein Händedruck ist schon mehr als zu viel. Gute Nacht. Oh weh. Da sehe ich eine Laterne eilig auf uns zukommen. Das ist der Ratsdiener, wo ich nicht irre. Geschwind, noch einmal Versteckens gespielt. Hey, holla, holla, hey, Herr Bürgermeister. Wer klopft denn noch so spät? Aufgemacht, der Staat ist in Gefahr. Ratsdiener, seid ihr es? Ja. Was wollt ihr denn? Ach, gestrenger Herr Bürgermeister. Ich bin des Todes. Was geht denn vor? Die Delinquentin. Nun? Sie ist zum Teufel. Was? Ja, fort ist sie. Über alle Berge. Das wolle Gott verhüten. Meine Ehre, meine Reputation, meine Sporteln. Ich stürze mich in den Teich. Stille nur, Klaus, stille. Die Sache muss verschwiegen traktiert werden. Jawohl. Ja. Wacht er ein wenig. Ich komme hinunter. Ja. Ich armselige, miserable Kreatur. Wer soll nun morgen am Pranger stehen? Kein Christenkind in der ganzen Stadt wird mir aus der Not helfen. Genug aus. Man referiere den Zusammenhang der schrecklichen Begebenheit. Euer Gestrengen wissen doch, dass ich der Delinquentin alle Abend ein halbes Pfund Brot und einen Krug Wasser aus dem Stadtgraben bringen musste. Ja, ja, ja. Nun, das geschah auch heute. Gut. Sie war lustig und guter Dinge. Mhm. Die Handschellen saßen fest. Gut. Ich wünsche ihr Glück zu ihrem morgigen Ehrentage. Ja, ja. Schließe zu, verriegle, ja. Gehe zu Bett. Vor einer Stunde stößt mich meine Frau mit dem spitzen Ellenbogen in die Seite und spricht, hör einmal, wie oben die Katzen lärmen. Was, Katzen? Ruf ich bedenklich. Ich horche, ich lausche, ich mutmaße, ich verwundere mich. Das mag wohl so eine halbe Stunde gedauert haben. Viel zu lange. Endlich sammle ich meine Lebensgeister. Ich stehe auf, zünde mein Laternchen an, schleiche hinauf, riegle los, stecke den Kopf hinein. Rührt mich der Schlag auf der Stelle. Das Nest ist leer, der Vogel ausgeflogen. Mit Satans Hilfe! Wie sonst? Die Handschellen hat sie abgestreift, die Wand durchbrochen, ist in meine Schinkenkammer gestiegen, hat einen Schinken und drei Würste aufgepackt und fort ist sie. Das ist eine Hexe. Sie muss verbrannt werden. Ja, wenn wir sie nur erst wieder hätten. Verdammter Streich. 9 Jahre lang habe ich es mir sauer werden lassen. Zu der Höhe eines Stockwerks sind die Akten angewachsen. Morgen erscheint nun endlich der große Tag. Und siehe, zerplatzt. Sind alle meine stolzen Hoffnungen. Meine Reputation, meine Sporteln, mein Schinken. Klaus, ist denn keine Spur zu entdecken, ob vielleicht eine verruchte Hand zu der Flucht beförderlich gewesen? Ach, der Satan! Sonst keine Christenseele. Das Weib ist eine abgefeimte Kreatur. Ja. Lesen tat sie den ganzen Tag. So, so. Ein paar Bücher lagen noch auf dem Tische und ein schmutziger Zettel hier. Ja. Ich kann nicht lesen. Her mit dem Zettel. Ein hochweiser Rat wird verzeihen, dass ich ihm den morgenden Spaß verderbe. Die Zeit wurde mir nun doch endlich gar zu lang. Ich hatte Lust, frische Luft zu schöpfen. Hätte sie denn nicht warten können, bis sie am Pranger steht? Ein undankbares Mensch. 9 Jahre ist sie gefüttert worden. Dem Herrn Vizekirchenvorsteher verdanke ich meine Befreiung. Dem Vizekirchenvorsteher? Mein Bruder? Ist er rasend? Gott sei Dank. Nur so halten wir uns an den. Ja, er hat die Güte gehabt, mir manch schönes Buch aus seiner Lesebibliothek zu leihen. Unter anderem Tränks, Leben und Flucht aus dem Gefängnisse. Aus diesem Buch habe ich gelernt, meine Flucht vorzubereiten. Der Augenblick ist nun gekommen. Ich fliehe. Was werden die Rummelsburger nun frohlocken? Meine Ehre, der Ruhm der Stadt Krävinkel, alles verloren. Ja. Hört, Klaus. Ja. Wisst ihr keinen unter unserer treuen Bürgerschaft, der aus Patriotismus und um der Ehre willen, ich meine, man könnte ihm ja eine Larve vorbinden. Das tut's keiner, gestern, Herr Bürgermeister. Zusehen wollen sie alle, aber wenn einer selber hintreten soll, zum Wohl des Staates, da ist niemand zu Hause. Ach, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und mein Bruder, mein verdammter Bruder, der schläft, quasi Rebene gestern. Wieder, holla! 1000 Sapperment, wer klopft so spät? Packt euch fort! Wenn ihr nicht bald geht, so lasse ich die Polizei aus dem Schlafe wecken. Seid der Herr Bruder nur selber froh, wenn sie fortschläft. Ist's der Herr Bruder? Was bringt denn der so spät? Eine Hiobspost! Komme der Herr Bruder nur heraus! Ei, ei, es brennt doch nicht. Was gibt es denn? Schöne Dinge hat der Herr Bruder angerichtet. Wer, ich? Mit seinen verdammten Büchern. Verdammt, Sie haben alle die Zensur passiert. Und wer hat dem Herrn Bruder von Obrigkeit wegen erlaubt, einer Delinquentin die Zeit zu vertreiben? Du lieber Gott, aus Barmherzigkeit habe ich hier dann und wann einen Banditen oder so ein Ungetüm zugesteckt. Oh, vortrefflich. Auch wohl ein neues geistliches Lied, da hat sie sich erbaut. Ah, eine herrliche Erbauung. Zum Teufel ist sie gegangen. Was? Ja, durch die Mauer ist sie gebrochen. Meinen Schenken hat sie gestohlen. Und bedankt sich bei dem Herrn Bruder. Was murmelt, was flüstert, was brummt, was zischelt? Da haben wir's. Alle Narren in ganz Krähwinkel werden noch aufwachen. Was sehe ich? Was höre ich? Was vermute ich? Ist der Herr flink auf den Beinen? Komm nur herunter und setze er ihr nach. Ist meine Braut davon gelaufen? Ich komme auf den Flügeln des Sturmwinds. Der Herr Bruder sieht mich voller Erstaunen. Ach, was hilft mir das? Ich kann sein Erstaunen nicht an den Pranger stellen. Da bin ich, da bin ich. Wer hat sie entführt? Ach, der Satan. Ich merke schon, weiß schon, verstehe schon. Der Satan heißt Olmas. Ist der Herr verrückt? Wir reden von meiner Tochter. Die Delinquentin ist fort. Die Delinquentin? Ja, samt Schinken und Würsten. All ihr himmlischen Mächte. Morgen kein Fest, kein Pranger. Keine Verlobung. Ja, was soll nun werden aus meinen Kunstwerken? Ein Sonett habe ich gedichtet auf den Galgen. Ich wollte, dass ihr alle daran hängt. Was ist anzufangen? Da stehen wir nun wie eine Herde Ochsen am Berg. Die Rummelsburger lachen sich tot. Das ist das Wenigste. Aber was wird man in der Residenz dazu sagen? Der Minister wird außer sich sein. Ach, der König in Zorn geraten. Der Herr Bruder wird abgesetzt. Der Herr Bruder, der kommt ins Zuchthaus. Man muss Sturmläuten ihr nachsetzen. Ach was, es ist ja stockfinstere Nacht. Ich befehle der Herr Bruder, dass die Laternen angezündet werden, gleich auf der Stelle. Aber was denn? Es steht doch Mondschein im Kalender. Wenn gleich es gilt des Staates Wohlfahrt, ich liefere das Öl. Klaus, hierher, hier ja. Vor meinem Haus mache er den Anfang. Herzlich gern, wenn ich nur meinen Schinken dadurch zu sehen bekäme. Da, die Delinquentin, da steht sie leibhaftig. Was? Wer? Und der Satan neben ihr. Hervor, hervor, du gottlose Kreatur! Ach, mein Vater. Was? Unglaublich. Sabine? Sie Jungfer Braut? Ein satanisches Blendwerk. Herr Bürgermeister. Und unser Gast. Hab ich's nicht gesagt. Vater. Was, wo kommst du denn her? Was machen Sie hier? Morgen, mein Vater, sollen Sie alles wissen. Der Zufall hat uns überrascht. Ich liebe Olmas. Ich verabscheue Sperling. Barbarin. Olmas hat Vermögen, hat einen Titel, ist ein Schulfreund des Ministers. Und würde sich glücklich schätzen, die unangenehme Begebenheit, von der er soeben Zeuge gewesen, bei Hofe zu vermitteln. Denn es ist nicht zu leugnen, die Sache ist sehr schlimm und bedenklich. Meinen Sie in der Tat... Was stünde zu erwarten? Sie, Herr Bürgermeister, würden kassiert. Wirklich? Und Sie, Herr Vizekirchenvorsteher, würden eingesperrt. Ohne Gnade? Aber ich nehme alles auf mich und stehe für den guten Erfolg. Wenn Sie das... könnten. Der Herr Bruder muss auch bedenken, dass das Mädchen in unserer Stadt ohnehin zum Gespött werden wird. Ja. Mitten in der Stadt, auf offener Straße, mit einem jungen Burschen. Es nimmt sie keiner mehr. Ich wenigstens nehme sie nicht. Ja, wenn ich auch wollte. Aber die Großmutter... Er hat einen Titel. Hat er wirklich? Sind denn die bösen Geister diese Nacht alle los? Was wird da unten für ein Spuk getrieben? Eben recht. Komme doch die Frau Mutter ein wenig herunter. Wir wollen Verlobung feiern. Auf der Straße, unter freiem Himmel, bei Nacht und Nebel, das wäre mir eben recht. Also das sage ich dem Herrn. Die Sache mit der Delinquentin, die muss beigelegt werden. Er ist an keine Hochzeit zu denken. Ich stehe für alles. Gut. Nun? Herr Bauberg und Weginspektor-Substitut, was sind das einmal wieder für Romanstreiche? Ei, von mir ist gar nicht die Rede. Herr Olmers will ja Sabinchen heiraten. Und Sabinchen will ihn. Und deshalb fixiert man mich aus dem Bette? Habe ich denn nicht meine Meinung schon rund und deutlich an den Tag gelegt? Nein, daraus wird nichts. Aber es hat sich allerlei zugetragen. Was kümmert's mich? Der Herr kann uns aus einer großen Verlegenheit helfen. Gleich viel. Das Mädchen hat mit ihm hinter dem Laternenpfahl gesteckt. Desto schlimmer. Sie bekommt doch nun keinen Mann mehr. So mag sie als eine ehrsame Jungfrau sterben. Aber der Herr hat Geld. Ist Nummer 2. Und Verdienste. Ist Nummer 3. Er hat doch einen feinen Titel. Einen Titel? Wie? Was hat er denn für einen Titel? Wenn die Frau und der Steuereinnehmerin die Güte haben wollen, einen Blick auf dieses Papier zu werfen, so schmeichle ich mir, die Frau und der Steuereinnehmerin werden nach den bekannten, edlen Gesinnungen, welche die ganze Welt an der Frau und der Steuereinnehmerin rühmt. Nun, der Herr ist ein höflicher Herr, das muss man ihm lassen. Was ist es denn für ein Titelchen? Geheimer Kommissionsrat. Rat? Kommissionsrat. Geheimer. Kommissionsrat. Ei, ei. Das verändert allerdings die Sache. Etwas Geheimes haben wir in unserer Familie noch nicht gehabt. Ja, wenn dem so ist und der Herr geheime Kommissionsrat unserem Hause die Ehre erzeigen will. Mein Glück ruht ganz in den Händen der Frau Untersteuereinnehmerin. Der Herr geheime Kommissionsrat dürfen auf mich zählen. Nun, Kinder, kommt ins Haus, dass wir sogleich einen Kontrakt und einen Steckbrief aufsetzen. Darf ich die Ehre haben, der Frau Untersteuereinnehmerin die Hand zu bieten? Der Herr geheime Kommissionsrat finden jederzeit an mir eine bereitwillige Dienerin. Nehmen Sie mir's nicht übel, Herr Bauberg und Wegesperling. Wenn das Vaterland in der Klemme ist, da muss ein guter Patriot allenfalls auch seine Tochter, dem Moloch, opfern. Gehorsamer Diener. Komm, mein Kind, gehen wir. Ja, Vater. Ja, und was wird nun aus meinem Sonett? Ganz umsonst kann ich es doch nicht geschrieben haben. Meine Hörerinnen und Hörer, ist denn keiner unter Ihnen, der bereit wäre, mein Sonett anzuhören? Ein Lustspiel von August von Kotzebue. Die deutschen Kleinstädter. Herr Nikolaus Starr, Bürgermeister, auch Oberältester zu Krähwinkel, war Fritz Remond. Frau Untersteuereinnehmerin Starr, seine Mutter, Trudig Daniel. Sabine, seine Tochter, Anneliese Benz. Herr Vizekirchenvorsteher Starr, sein Bruder, ein Gewürzkrämer, Kurt Lieg. Frau Oberfloß und Fischmeisterin Brendel, Traut Rose. Frau Stadt, Akzise, Kassaschreiberin Morgenroth, Annemarie Schradig. Herr Bau, Berg- und Weginspektor, Substitut Sperling, Karl Friedrich. Olmers, Karl-Michael Vogler, ein Nachtwächter, Gerd Geiger. Klaus, der Ratsdiener, Karl Box, ein Bauer, Dirk Hadebeck. Die Musik schrieb Hans-Georg Schäfer. Ton und Technik Bernd Lossen und Ursula Krone. Funkbearbeitung und Regie Walter Knaus.